2011 porträtierte der Journalist Johannes Pennekamp die ersten Profiteure des neuen Gesetzes. Eine Familie etwa, die nun den Mitgliedsbeitrag für den Sportverein der Tochter bezahlt bekam, in dem die Tochter sowieso bereits war. Die Mutter konnte ihrer Tochter jetzt ab und an neue Kleidung kaufen, weil sie den Sportverein nicht mehr bezahlen musste. Das Bildungs- und Teilhabepaket hat also nicht dafür gesorgt, dass sie ihre Kinder im Sportverein anmeldete. Es hat nur dafür gesorgt, dass sie endlich etwas mehr Geld für sie zur Verfügung hatte. Das ist allgemein der Effekt, den auch die Forschung zum Paket gezeigt hat. Es ermöglicht Kindern, zwar keine gesellschaftliche Teilhabe, erzielt seine beste Wirkung dafür, unbeabsichtigt gerade dadurch, dass es Familien zusätzliche Zahlungen zukommen lässt, was aber aus Gründen des politischen Marketings nicht so genannt werden darf. Solche Effekte tragen allerdings kaum dazu bei, dass die Gesellschaft gerechter wird. So liegt die monatliche Zuzahlung, die im Bildungs- und Teilhabepaket für kulturelle Bildung und Sport vorgesehen ist, bei 15 Euro. Bis August 2019 waren es nur 10 Euro. Man kann davon eine Vereinsmitgliedschaft im Fußballverein bezahlen. Aber man kann keine Fußballschuhe bezahlen, kein Trikot des Lieblingsvereins, keine neue Sporthose, wenn das Kind plötzlich wächst. Man kann die Kinder nicht nach dem Spiel am Wochenende zum Pizzaessen einladen oder sie mit dem eigenen Auto zur Teamfreizeit fahren,